Mancher Leser mag sich jetzt fragen, ist es zu glauben, dass Fachleute nicht imstande sein sollten, solche Fälschungen zu entlarven? Antwort: Nein. Unter Anwendung ihrer, der relativen Methode, sind sie dazu nicht imstande. So lächerlich das klingt, es verhält sich aber so. Sachverständige, Paläographen, vermögen mit der von ihnen gehandhabten Methode wohl die relative Echtheit eines gut fabrizierten Fallstückes festzustellen, sie sind aber außerstande, die Unechtheit eines in jeder Hinsicht gelungenen Falsifikates zu beweisen. Dieser Umstand offenbart die ganze Tragik aller paläographischen und historischen Arbeit überhaupt. Die relative Methode lockt ihre Benutzer unwiderstehlich vom festen Boden in den Sumpf. Man stelle einem beliebigen Papyrologen die Aufgabe, die zweifellose Unechtheit des P52 zu beweisen, er wird nicht dazu in der Lage sein. Unser Papyrologe wird seine vergleichende, die relative Untersuchung anstellen und diese zwingt ihn zu der Aussage, das vorliegende Stück sei echt, denn alle äußeren Merkmale, Schrift, Materialbeschaffenheit, trügen den Stempel der Echtheit. Pfuscharbeit zu entlarven ist natürlich leicht, doch die modernen Meister der fälschenden Kunst wissen längst, dass nur tadellose, mit wissenschaftlicher Exaktheit gefertigte Falsifikate die Echtheitsprüfung bestehen können. Einem handschriftlichen Falschstück aus Papyrus oder Pergament nach gewünschtem Material oder Schriftzustande den Charakter relativer Echtheit zu verleihen, ist kein schwieriges Problem mehr, auch wenn dabei mit Isotopen gearbeitet werden muss. Das verstand schon vor 100 Jahren ein Simonides, und andere vor und nach ihm haben es noch besser gekonnt, besonders wenn in gelehrter Gemeinschaft hantiert wurde. Endgültige Entscheidungen in Echtheitsfragen kann nur die von mir praktizierte absolute Methode fällen. Der kritische Blick ist dabei immer auf ein Ganzes gerichtet, so wie das bei Erörterung der beiden zentralen Dogmen der Papyrologie vorgeführt wurde. Wir führen Generalbeweise, keine isolierten Einzelbeweise, denn es ist uns um die Beschaffenheit der Papyrologie sowie der Pergamentologie als Gesamterscheinung zu tun. Unsere Beweisführung geht darum nicht den induktiven Weg, wir nehmen uns nicht herausgegriffene Einzelfälle vor, sondern wir verfahren deduktiv, indem wir vom Allgemeinen, von einer allgemeinen Erscheinung zum Besonderen herabsteigen. Aus der Erkenntnis eines allgemeinen Zustandes, zum Beispiel papyrologisches Trockenheitsdogma, erwachsen die Maßstäbe zur Beurteilung der Einzeltatsachen. Sobald sich herausstellt, dass die angeblichen Fundamentaltatsachen einer Wissenschaft, hier der papyrologischen, erkünstelt sind, muss solche Beobachtung sich verheerend auf den gesamten Bestand der mit eingeschlossenen Tatsachen auswirken. Erweisen sich die großen Stützpfeiler eines Gebäudes als morsch, dann ist dadurch das Urteil über die Festigkeit der übrigen Gebäudeteile bereits im negativen Sinne gefällt. Zwei papyrologische Säulen sind geborsten, zwei Generalbeweise wurden geführt, zwei Hauptzeugen haben Aussagen gemacht und ihre Aussagen ergänzen und decken sich im Endergebnis. Die große papyrologische Kugel muss in einer bestimmten Richtung mit einer bestimmten Absicht gedreht worden sein. Wer gewohnt ist, in großen Überblicken zu denken, wird aus dem Allgemeinen ohne weiteres auch die kritischen Konsequenzen für die besonderen einzelnen Fälle ziehen. Ein solcher papyrologischer Sonderfall ist beispielsweise das Vorkommen von sogenannten Libelli. Das sind Atteste, mit denen die römischen Behörden Christen bestätigen, dass sie das staatlich verlangte Opfer für die Götter dargebracht haben. Aus unserer Erkenntnis von der Allgemeinheit des Fälschungscharakters der biblischen Papyrologie folgt unabweisbar, dass auch diese Libelli, die übrigens erst bei den Ausgrabungen um die Jahrhundertwende aufzutauchen beginnen, Falsifikate sind. Der Fälschungszweck liegt auf der Hand. Das Vorhandensein dieser Opferbestätigungen soll beweisen und veranschaulichen, dass tatsächlich schon in den ersten Jahrhunderten in Ägypten Christen gelebt haben und verfolgt worden sind. Das Dasein der Papyri bezeugt das damalige Dasein von Christen am Nil. Diesen Zweck verfolgen auch alle sonstigen handgreiflichen Anzeichen von Lebensäußerungen christlicher Menschen aus uralten Tagen, zum Beispiel ein gefundener christlicher Originalbrief, den ein Ägypter aus Rom angeblich um 270 an seine Brüder im Fayuma-Distrikt schrieb. Der Brief mag noch so relativ echte Merkmale hinsichtlich Schrift und Material aufweisen, die künstliche Verkleidung nützt ihm nichts. Von historischer Echtheit kann aufgrund des papyrologischen Allgemeinbefundes keine Rede sein. Das allgemeine Verdikt trifft auch die 1930 ausgegrabenen Papyrusbücher mit Schriften der manichäischen Sekte in koptischer Übersetzung, angeblich aus der Zeit von 350 bis 400. Gab es überhaupt Papyrusbücher aus der angegebenen Epoche, so hätten solche Stücke schon immer vereinzelt ans Licht kommen müssen, nicht erst massenweise seit einigen Jahrzehnten. Dasselbe gilt von allen Papyrusrollen und Papyrusbüchern, die seit 1920 nun glücklich, trotz des außerhalb Ägyptens auf Papyrus vernichtend wirkenden Klimas, auch in Mesopotamien und Palästina ausgegraben wurden und noch ausgegraben werden. Es geht auch nicht an, biblische Papyri darum für echt zu erklären, weil sie in manchen Fällen gemeinsam mit weltlichen Schriften und Urkunden im Schutt angetroffen werden. Kluge Fälscher oder Fälschergenossenschaften haben natürlich erkannt, wie sehr man den Glauben an die Echtheit biblischer Stücke verstärken kann, wenn ihnen zur Unterstützung gefälschte weltliche Exemplare an die Seite gestellt werden. Die erwähnten Libelli sollen als solche Echtheitsverstärker wirken. Damit der Leser nun nicht etwa den Eindruck gewinnt, wir wollten den deduktiven Weg der Kritik für den einzig gültigen bestimmen, soll bemerkt haben, dass selbstverständlich auch induktiv arbeitend vorgegangen werden kann und muss. Sonder- und Einzeluntersuchungen sind ebenso nützlich wie notwendig. Sie werden aber keine anderen Generalergebnisse hervorbringen als das den Gesamtzustand kritisierende Verfahren. Sie treten als Nebenzeugen auf, die über einzelne Beobachtungen bezüglich des Herganges der Hauptaktion berichten und das Bild als Ganzes klar aufleuchten lassen. Eine ausführliche Darstellung solcher Spezialuntersuchungen der verschiedenen Grabungskampagnen muss einem Sonderheft vorbehalten bleiben. An dieser Stelle geht es prinzipiell ums Ganze, sodass Einzelheiten nur als Kostproben mitgeteilt werden können. Nicht vorenthalten wollen wir dem Leser folgende hochinteressante Angaben über die ägyptischen Fundstätten. Das sind einmal die Häuserruinen, aus denen mancher wichtige Depotfund zutage gefördert worden ist, in Krügen und Kästen aufbewahrte Familienpapiere oder sonst irgendwie zusammengehörige Urkundenkomplexe. Ergiebiger jedoch sind die Müllhaufen der Dörfer und Landstädte, wohin die als Makulatur ausgeschiedenen Akten der Verwaltungsbüros und alle Art Papiere der Privatleute wanderten. Vorweg zu bemerken, dass der zitierte Verfasser Zucker in der Hauptsache die Riesenmasse an weltlichen griechisch-römischen Papyri im Auge hatte. Uns interessieren diese Stücke hier nur am Rande, wir weisen aber darauf hin, dass, wie die näheren Fundumstände beweisen, die Fälscher auch stark auf dem Gebiete der vorchristlichen ägyptischen Papyri tätig gewesen sind.